Ja, Reide heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Oder so, ne? Oder? Wie war das? Ja. Ja. Rein der Tube. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir können ja ein Best-of der letzten Folgen machen, aber das machen wir nicht. Nee, alles gut. War ein bisschen Aufregung hier in der auf dem Balkon. Waren ein paar Handwerker da und ein bisschen... Das hast du aber schön gesagt. Ja, ich habe das Geländer neu gestrichen, da durfte man sich dann immer anlehnen und ja, jetzt haben wir so eine Feuertreppe auch und wie sich das gehört, alles TÜV abgenommen und jetzt geht weiter. Ja, die Feuertreppe nutzen wir gerade. Wir haben die Feuertreppe heute Stammtisch am Sonntag. Ja, ein gemütlicher flotter Dreier. Das heißt, nee, wir haben ja eigentlich hier noch eher immer den stillen Hörer dabei. Wie heißt er? Südmeister? Ich weiß gar nicht. Kann man. Ich wollte gerade sagen, kann man keine Umlaute nutzen, aber Björn, Ö geht ja, also Südmeister. Ja, bei mir geht das. Ah ja, okay. Ja, ja, also der Südmeister ist für mich so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr DJ kennt, hier der Olli Dietrich da in Hamburg in seinem Imbiss. Und ja, der ist doch auf Platz hier bei den Bademantelträgern hier bei Böhmermann. Jan und Olli. Ja, sanft und sorgfältig. Da haben sie doch die fünf besten oder meistgesuchtesten Bademantelträgern gesagt. Also ich hätte auf Platz 1 hätte ich ja wirklich echt Udo Jürgens gedacht, aber es gibt da ja auch ganz andere, ne? Offensichtlich, ja. Nee, auf jeden Fall, der Südmeister kommt mir so ein bisschen vor wie bei Dietsche, den nennen sie immer Schildkröti, ne? Der da am Tisch sitzt und nie was sagt und nur sein Bierchen trinkt, ne? Und okay. Wenn er was sagt, dann sagt er immer nur, lass mich in Ruhe, ich hab Feierabend. Okay. Also, den haben wir auch hier. Das ist überhaupt kein Thema. Also, wir sind quasi ein richtig international und grimmepreisfähiges Format mit dem Raucherbalkon. Das muss man auch mal so sagen dürfen, oder? Ich meine, da müssen wir uns nicht verstecken hier. Nee, also müssen wir überhaupt nicht. Ich war jetzt beim Grillen, beim befreundeten Pärchen vorhin. Und die ehemalige Stammhörerin von meinem alten Geocaching-Podcast und hört den neuen auch. Und dann sagte sie was, da bin ich ja bald vom Glauben abgefallen. Da sagte sie, und diesen Raucherbalkon, ne, den höre ich auch immer. Der ist total cool. Und dieser, dieser Klaus, der hat eine geile Stimme. Da habe ich gesagt, komm, setz dich mal hin, sage ich. Das finde ich ja super. Also ich meine, ich kenne ganz wenig Frauen oder Mädchen, die Bier trinken, aber Nicola, ganz liebe Grüße, ich weiß, du wirst diese Folge irgendwann hören. Nicola, ich sage, komm, hier setz dich mal hin von Klaus, der freut sich, wenn du jetzt schönes Lächeln und dann noch mit so einer Augustinerflasche läuft. Ja, die mag dich, Klaus. Ja. Ja, ja, was die Zuhörer jetzt nicht wissen, der Hatti und ich, wir schreiben uns in so einem Telegram-Chat, der nur uns beiden gehört, immer gegenseitig so Liebesbotschaften. Und ja, ich habe sogar ein Foto gekriegt von der jungen Frau. Ja, also solltest du das hören? Diese Ansage ist nur für dich. Nicola, du Traum meiner Träume. Ja. Wir begrüßen auch den Markus. Hallo Markus, wenn du was sagen möchtest, solltest du aufpassen, wir nehmen auf. Deine Stimme ist dann live im Internet irgendwann zu hören. Hallo Markus. Hallo an die Runde. Moin Markus. Super, alles klar. Moin, herzlich willkommen. Hast du auch einen Bademantel, Markus? Ja, aber im Moment nicht an. Das wollte ich nicht wissen, aber wann trägt man Bademantel? Wenn man im Krankenhaus ist. Das ist auch ein witziger Ansatz. Ja, super, das wird ein super Thema. Also wenn man im Krankenhaus ist, trägt man Bademantel, okay? Warum? Ja, okay. Warum nur im Krankenhaus? Ja, gute Idee. Gute Frage, keine Ahnung. Wann trage ich noch Bademantel? In der Sauna oder so? Also genau, nicht so in der Sauna, sondern danach? Oh. Auch nur in der Sauna, aber... Ich habe mir jetzt einen neuen Bademantel gekauft, also so einen super flauschigen. Und ich habe noch so einen alten Bademantel, der war auch mal super flauschig. Ich weiß nicht, ob man das kennt so. Irgendwann sind die ja so hart, so steif, da kann man sich ja mit rasieren. Den trage ich jetzt hier im Haus. Wenn ich dusche hier im Haus und nach dem Duschen renne ich dann hier im Bademantel umher. So wie, wie heißt der? Udo Jürgens, der ist ja auch immer im Bademantel aufgetreten, ne? Ne, immer zum Schluss. Letzte Lied, ne? Genau. Ja. Also ich persönlich besitze keinen Bademantel und also das letzte Mal, wo ich bei Franken, bei Kronach, Coburg, da gibt es so ein Wellnessbad und da musste man so ein Ding tragen, wenn man in der Sauna war. Und die Dinger hatten ein ganz tolles Feature, die hatten nämlich keinen Gürtel dabei. Und dementsprechend bist du dann da durch die Gegend geeilt. Ja, war mir ein bisschen komisch, aber mal machst du nichts dran, ne? Ich weiß nicht, wir hatten das Thema letztens irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob wir dann eine Folge aufgenommen haben. Ich habe mich mit dem Rico von der Pottunion unterhalten. Der ist, wir sind gerade im Keller beim Stammtisch. Der Rico ist nämlich gerade oben im Raucherbalkon, sehe ich gerade. Und mit dem hatte ich mich auch unterhalten, irgendwie in Essen, von wegen, dass er sagte, er hat immer Hotelzimmers, wo es dann halt auch Bademäntel gibt und er sagte, die haben keinen Gürtel. Und ich hatte ja so ein Upgrade in Essen und ich sag, wie Bademäntel? Und dann sagte mir irgendeiner, ja, ich habe auch so ein Upgrade. Wir haben Bademäntel, musst du mal gucken. Und dann bin ich dann abends, wie ich dann auf dem Zimmer war, bin ich dann auch auf der Suche nach diesem Bademäntel gewesen. Hab den auseinandergepackt und genau wie bei dir, Klaus, da ist kein Gürtel bei. Die packen dir da echt Bademäntel rein, links eine Schlaufe, rechts eine Schlaufe und es ist kein Gürtel dabei. Das verstehe ich nicht. Wo ist da der Sinn? Damit die Leute sich nicht aufhängen. Nee, damit es unattraktiv wird, das Ding mitzunehmen. Nee, ich würde auch auf den auf diese Zweig aufspringen. Wahrscheinlich haben die Angst, dass sich da jemand, aber ist ja auch Unsinn, wenn du ins Hotel gehst, einen normalen Gürtel hast du ja auch dabei. Also, ich wollte gerade sagen, also da kannst du aus dem Fenster springen. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, jetzt hier da ist. Kannst du auch Schnürsenkel nehmen. Ja, also falls irgendein Hotelbesitzer diesen Raucherbalkon-Podcast hört von den drei Hörern, wenn ihr euren Gästen Bademäntel hinlegt, warum ist da kein Gürtel bei? Keine Ahnung. Was trinken wir heute Abend eigentlich? Sinalco-Zitrone. Sinalco-Zitrone. Oh, es ist doch 80er, oder? Das ist doch Retro. Weiß nicht, schmeckt aber trotzdem. Okay, Klaus, brauche ich nicht fragen. Da nee, weiß ich. Aber ich würde gerne das Thema mit dem Bademantel nochmal aufgreifen. Ja, und, bitte. Liebe Hotelchefs, schickt uns Bademäntel in den Raucherbalkon. Wir würden auch einen Sub-Channel Sauna aufmachen dann extra dafür. Ja, so aber mit Gürtel bitte. Ja, so ja, ja, ich möchte nicht bitte nicht ohne Gürtel. Man möchte nicht zu viel wissen von den Podcast-Kollegen. Und ein passendes Saunatuch dabei. Also ich gehe ja auch immer in eine Sauna und Markus geht ja auch in eine Sauna. Es gibt ja Leute, die setzen so Saunahüte auf. Was für eine Funktion haben diese Hüte? Was? Ja, das habe ich aber auch noch nicht gehört. Was ist ein Saunahut, Hatti? Jetzt hau mal rein. Keine Ahnung, das sieht aus wie, das sieht albern aus, das Ding. Das sieht eigentlich sieht so ein Ding aus wie, wie früher, habt ihr doch aus der Zeitung, könnt ihr doch, wenn man sich aus so einer Zeitung so einen dreieckigen Hut gebastelt hat, ne? So sehen die aus. Die setzen sich mit so einem Saunahut, setzen die sich in eine Sauna. Ich habe aber noch nie verstanden, was das soll, was für eine Funktion das hat. Also ich meine, ich bin froh, wenn ich nichts am Kopf habe oder so. Ja. Ah, da sind bestimmt wieder irgendwelche komischen Hygienevorschriften aus dem 18. Jahrhundert oder so. Ab einer gewissen Haarlänge musst du vielleicht so ein Ding aufziehen oder irgendwas. Oder das sind Leute, die einfach bei McDonald's arbeiten und das so gewohnt sind, wenn es heiß wird irgendwo am Burgergrill, dann zieht so eine Mütze auf. Jetzt mal ernsthaft. Hier habt ihr mal einen Link, guckt euch mal an, was für Saunahüte es gibt. Das geht gar nicht. Da ist ja dieser dreieckige Papierhut noch harmlos. Ja, das ja, sind, die sind Filzhüte, ne? Die sind aus Filz, ja, aber die setzen die Leute in der Sauna auf. Aber ich weiß nicht warum, was für eine Funktion haben die? Oh, lustig. Genau, um lustig auszusehen wahrscheinlich. Ja, was anderes kann ich mir da auch nicht zu sagen. Also lustig aussehen. Vielleicht soll das von anderen Körperstellen ablenken. Genau, der mit den Flügelchen rechts und links, der ist schön, der ist nett. Ne? Hermes der Götterbote, hallo. Hermes der Götterbote. Ja, der hat auch Flügelchen. Aber der hat ja eine Füße gehabt und nicht am Kopf. So, wir haben einen Link gerade bekommen aus dem Chat. Warum ein Saunahut? Na klar, warum nicht? In Finnland, Litauen, Lettland, Estland, Russland und viele andere ist der Saunahut schon seit Jahren ein Muss bei jedem Saunabesuch. Probieren Sie es doch auch einfach mal auf Ihren Kopf. Er wird es Ihnen danken. Immer wieder werden unsere Kunden und wir gefragt, ob es uns in der Sauna nicht heiß genug ist, und wir erklären es dann den Leuten immer wieder und kommen dann mit dem Aha-Effekt. Das war für mich noch keine Erklärung. Der Kopf ist ein besonders empfindliches Körperteil, besonders wenn es um Kälte und Hitze geht. Wenn es kalt ist, verliert man über den Kopf besonders viel Wärme, da der Kopf sehr stark durchblutet ist, aber schlecht isoliert. Okay. Ja gut, das ist bekannt. Hm. Das ist klar, im Winter setze ich was auf den Kopf, damit ich nicht so auskühle. Das ist ja bekannt. Aber ja, Überhitzung, in der Sauna hast du ja keine direkte Sonneneinstrahlung, hast ja nicht so diese direkte Sonneneinstrahlung, wie du es jetzt so im Sommer draußen hättest. Ja, du hast die Hitze, ne? Ich meine, ja gut, aber da wird der Körper ja ganz anders durchgewärmt, als jetzt, sag ich mal, wenn du irgendwo in der Sonne liegst. Hm. Ja, wir verlinken das mal, ihr könnt euch das mal durchlesen. Also vielleicht hat ja auch irgendwer eine Erklärung dafür. Vielleicht hat ja auch irgendjemand hat, ne, so eine alberne Mütze auf. Und auch hier was hier noch steht, das Ganze können wir mit einer Gegenfrage beantworten. Warum sollte man im Sommer einen Sonnenhut aufsetzen? Ja klar, damit mir die Sonne nicht das Hirn verkocht. Aber das liegt ja dann an der Sonneneinstrahlung auf dem Kopf mit zusammen. Und ich das kann es immer noch nicht ganz verstehen. Ja, es sieht auf jeden Fall albern aus. Tja, ja, da kannst du mal sehen. Aber es gibt offensichtlich einen Markt dafür. Das ist ja wieder ganz toll. Also, ich meine, lustige Hüte setze ich mir auch ab und zu auf. Einen Saunahut habe ich noch nicht. Ich gehe auch in der Sauna. Es gibt ja auch lustige Aufgüsse in der Sauna. Also so Standard, so wie Latschekiefer oder Zitrone, Minze, das kennt ja jeder. Aber ich hatte ja schon solche Aufgüsse wie Sliwowitz. Finde ich super. Okay. Wie bist du danach? Nein. Oder nur vom Geruch her? Vom Geruch her. Es gibt auch Saunaaufgüsse, da kriegst du hinterher ein alkoholfreies Hefe. Das hat irgendwas mit... Ja, ist ja isotonisch und so weiter. Genau. Flüssigkeitsverlust ausgleichen und solche Sachen. Genau, ja. Das hat ja was mit diesen isotonischen Zusätzen da zu tun. Aber hatte ich noch nicht, das aber habe ich auch das noch... Das trinke ich auch ganz gerne nach der Sauna. Ein schönes alkoholfreies Weizen, das ist was Feines dann. Gibt es auch einen Currywurst-Pommes-Aufguss oder so? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, Klaus, ich wollte gerade sagen, du würdest dich in eine Sauna setzen und einen Augustiner aufgießen, aber jetzt würdest du wahrscheinlich wieder sagen, nein, das würde ich trinken, genau. Um Gottes Willen. Nee, für die Sauna reicht, wenn du so einen Bitburger mitnimmst oder irgend so weit. Das war ja genauso, wie ich dir heute geschrieben habe, dass ich am liebsten meine Füße mit Bier eingerieben hätte. Ja. Da hast du mich noch gefragt, wie, du hast kein Bier dabei? Ich sage, nee, also man muss dazu sagen, ich war heute Geocachen, also ich will das nur ganz kurz behandeln. Und Geocacher sind dafür bekannt, dass sie immer den direkten Weg gehen und sehr lauffaul sind. Und wir hatten jetzt ungefähr 350 Meter zu einer Brücke, um auf die andere Seite eines Bach-Flusslaufes zu kommen. Und haben wir gesagt, na komm, Leute, ist warm. Zack, Schuhe aus, wir gehen durch diesen Bachlauf. Und das sind nur 30 Zentimeter, wunderbar. Ja, also ich meine Hose hochgekrempelt, Schuhe ausgezogen und zack in den Bachlauf rein und habe auf die andere Seite meine Schuhe geworfen. 150 Euro das Paar Wanderschuhe. Und dann drehte ich mich um zum Kollegen, sagte, los, kommt, alles klar. Und dann sagte nur noch einer, hat die deinen Schuh? Ich sag, was? Patsch. Und dann war einer ins Wasser gefallen und schwamm diesen Bach runter. Jo, und dann hast du dann so zwei Computer-Nerds da hinterherlaufen, Alter, und die verfolgen dann einen Schuh und probieren den mit einem Stöckchen rauszuholen. Ich bin barfuß da über Stock und Stein gelaufen und so, und ich dachte so, ja, hol mal raus, bla bla bla. Ja, bin ich zurückgegangen, hab meinen anderen Schuh geholt, bin dann wieder hin zu den Kollegen, dann standen die beiden da. Ja, wir wissen jetzt nicht, ob der Schuh an mir uns vorbei ist oder ob er schon durch ist oder ob er noch kommt oder so. Ich sag, nee, ne? Ich sag, so ein Schuh kann man noch nicht aus dem Auge lassen. Alter, Hilfe, ihr seid so hochintelligent. Euch muss man Algorithmus dafür aufstellen, damit ihr auf so einen Schuh aufpasst oder so. Aber hat okay. Die hast du noch ein paar andere schöne Wanderschuhe gekriegt. Ja, aber ganz ehrlich, ja, mit Schuhen habe ich es nicht so. Auf jeden Fall, ja, okay, komm, lass es, egal. Schuh ist weg, ich konnte es nicht verstehen mit zwei Leuten, dass vier Augen so einen Schuh aus den Augen verlieren. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Egal, ich habe gesagt, komm, macht ihr den Cash zu Ende, ich gehe zum Auto, egal, ich habe keinen Bock mehr. Wie ich am Auto war, bekam ich Nachricht, wir haben deinen Schuh und deine Socke gefunden, irgendwo hängen geblieben. Gott sei Dank. Ja, das war so mein Sonntagnachmittag heute. Schuh AD. Und da habe ich Klaus ja geschrieben, also ich bin ja barfuß dein Auto gefahren. Das ist ja auch gruselig. Alter, barfuß Auto fahren. Und, ach nee, Füße, ach nee, das war nicht schön. Die hätte ich dann wirklich gerne mit Bier eingerieben. Ja, oder okay. Mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise ist auch sehr lecker. Also gibt keinen Sonnenbrand. Also, ja, hätte ich gern gemacht. Ah, okay. Mayonnaise-Füßen hat die. Ja, Mayonnaise. Also, ja, was ich, also ich meine, im Sommer reiben sie sich mit allem Mistzeug ein hier. Anti-Brumm und Anti-Zeckenspray und ach, was weiß ich, wie das alles heißt hier. Kokosnussöl habe ich mal gehört. Irgendwie. Ja, und ich habe jetzt noch was gelesen mit Schwarzkümmelöl, das soll auch helfen. Das habe ich auch gehört, ja, aber Kokosnussfett oder so, das könntest du von mir gehört haben, das mache ich nämlich. Also ach so, ja, okay, haben wir. Ja, mit Kokosnussfett reibe ich mich ein. Ich rieche dann immer wie so ein indisches Thai-Curry. Statt Mayonnaise nehme ich dann immer Kokosfett. Ist auch sehr, sehr lecker. Also wenn du mich im Sommer da mal beschnuppern möchtest, wenn ich dich dann besuche, dann reibe ich mich auch für dich dann extra mit Kokosöl rein. Wie ich schon mal sag, oh du mein kleines Bounty. Ach ja. Ja, Mensch. Sonst noch einer was Schönes erlebt am Sonntag? Oder? Also so eine richtig Knallergeschichte? Björn, was hast du denn gemacht heute den ganzen Tag? Ja, ich durfte heute Morgen schon sehr, sehr früh aufstehen. Wir hatten wieder unseren Sonntagsdienst von der Feuerwehr, wie jeden ersten Sonntag im Monat. Was ist das? Und, ja, ganz normalen Ausbildungsdienst, aber eben halt ein bisschen, ja, unter der Woche haben wir immer so 2 Stunden. Also, ja. Klaus, das war so ein bisschen, es ist so ein bisschen so, wir trinken auch Bier und so. Nee, das Bier wird inzwischen bei uns schlecht. Was? Bei uns Skandal! Skandal auf dem Raucherbalkon. Bei uns läuft momentan in der Wache läuft Vitamalz wie verrückt. Vitamalz? Ja, das ist ja Zucker berauscht ja auch ab einer gewissen Menge, ne? Ja, aber das läuft da wie verrückt momentan. Keine Ahnung, woher das kam. Ja, und dann nach Hause, Mittag gegessen und dann habe ich tatsächlich ein bisschen Mittagsschlaf gemacht und habe tatsächlich bis um 5 gepennt. Oh. Und Klaus war ja heute, also war mal heute, Klaus ist ja eigentlich der Vorzeigepapi, aber ist heute mit seiner Tochter Eis essen gegangen, das weiß ich nämlich, und die musste selber bezahlen. Und aber dein Bier hast du selber bezahlt oder hat dein Bier auch deine Tochter bezahlt? Nein, mein Bier habe ich selber bezahlt. Nee, die hat zum Geburtstag von der Nachbarin 3 Euro gekriegt, um sich mal ein Eis zu kaufen. Und das hat sie heute dann mal eingelöst. Und dann waren wir an der Eisdiele. Genau. Und da hat sie sich dann so ein Joghurt-Shake mit, was war das? Dingensapfel hier, wie heißt das? Granatapfel-Eis. Genau, ja. Hat sie sich gegeben und ja, da war sie ganz zufrieden. Und ansonsten habe ich heute hier im Wohnzimmer rumgewütet und jede Menge Platz gemacht, weil wir eine neue Couch bekommen fürs Wohnzimmer. Es lässt hoffen, dass man hier auch mal wieder gemütlich sitzen kann. Die alte war einfach durch. Okay. Was machst du mit der alten? Kommt die dann in den Stall oder so? Oder kommt die dann bei dir ins Labor? Nee, die habe ich jetzt erstmal draußen bei uns in den Schuppen gestellt. Wir haben noch einen Schuppen hier hinterm Haus. Da kannst du nicht mehr viel mit anfangen. Die werde ich dann die Tage mal auf den Wertstoffhof fahren wahrscheinlich. Einfach. Da bin ich die los. Ja, ja. Also du als Nicht-Autofahrer und kein Führerscheinbesitzer, wie fährst du die Couch auf den Wertstoffhof? Du, das ist insofern kein Problem. Ich wohne ja auf dem Dorf und man hat ja Freunde auf dem Dorf, ne? Das sind 2, 3 Anrufe und 2, 3 Fläschchen Bier und dann wird mir schon einer mit mir das Ding zum Wertstoffhof fahren. Wie hieß er? Was hatten wir vorhin? Günni? Was war das? Günni hier. Was war das? Weiß ich jetzt nicht mehr. Günni? Ja, Günni ist immer gut. Also Günni ist schon auf jeden Fall immer klasse und den Rest muss ich schauen. Habe ich jetzt gar nicht mehr, aber Irgendwas Lustiges war es auf jeden Fall. Also für uns lustig. Ja. In dem Moment. Ja. Ihr Lieben, ich bin mal ganz kurz weg. Ich muss mal schnell Zigaretten holen. Ja, das macht ja gar nichts. Aber ich weiß, was es war. Aber schade, dass Björn gerade geht. Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, wer ist eigentlich Sirenen-Günni? Ja, genau. Die Sirene ging bei euch vorhin im Dorf, ne? Weil die geht öfter bei euch im Dorf, sagst du, ne? Ja, die geht öfter bei uns, aber bei uns in der Familie ist sich keiner so richtig sicher, warum es dieses Geräusch tut, weil bis jetzt war noch nie was Aufregendes. Probealarm ist samstags um 11, das weiß ich mittlerweile, aber heute ist ja Sonntag. Um 11? Bei uns immer um 12. Ja gut, die war um 11 und warum die heute nochmal angegangen ist und da war halt die Theorie, dass der Günni, der den Schlüssel hat für den Knopf, wo man die Sirene anmacht, dass der schon wieder so kardausenvoll war, dass der aus Spaß mal einfach da drauf gedrückt hat. Ach, das war so unsere, ja, das war ja so unsere Annahme bei der ganzen Geschichte, aber ob das so ist, das weiß man natürlich nicht genau. Er hat zum Umtrunk geladen damit. Ja, oder so. Ah, Jungs, das Bier ist kalt hier. Oh, scheißegal. Jetzt auch hier. Nicht schlecht. Genau, wie die mit der Jägermeister-Werbung. Die machen doch auch immer so ein Tör. Jägermeister? Die beiden Hirschgeweihe an der Wand? Oder welche Werbung ist das? Nee, da bläst einer in so ein Horn rein und das schallt dann über die ganze Stadt und damit ruft er so seine Kumpel zusammen und dann hoch die Tassen Jägermeister. Achso, die kenne ich gar nicht. Ja, ich sag mal am frühen Abend Prost. Ja, Prost. Markus, was hast du denn heute gemacht? Ich war unter anderem auf Schalke. Heute? Also in Gelsenkirchen warst du heute? Du warst heute in Gelsenkirchen oder was? Nein, natürlich nicht. Es gibt im Harz einen Berg, der heißt Schalke. Ach, du warst auf dem Schalke-Turm, auf diesem alten Blechturm. Ja, ist cool. Oh. Ja, man muss dazu sagen, also ich wandere ja am Harz und Markus wandert mir, glaube ich, gerade immer nach. Irgendwie, der guckt wahrscheinlich mal auf meinen Blog. Ich habe ja so einen Wanderblog. Aber auf der Schalke war ich auch schon. Das ist das ist ein Berg. Der heißt auf Schalke. Das stimmt, genau. Da habe ich Mountainbiker getroffen und mit denen habe ich mich damals unterhalten und die haben mir halt noch ein paar Tipps gegeben, wo ich im Harz noch weiter wandern kann, also von der Schalke runter. Ich weiß gar nicht, hast du noch, du machst ja auch die Stempelstellen der Harzer Wanderer, hast du noch mehr gemacht oder hast du nur dieses Schalke-Ding gemacht? Nein, ich habe 4 Stück gemacht. Also du bist wahrscheinlich auch immer, bist du in Hahnklee, hast du auch in Hahnklee geparkt, so wie ich damals und hast diese Stempelstelle da auf diesem, oh Gott, wie heißt denn dieser, in Hahnklee da, dieser Wanderweg da? Liebesbankweg. Ja, genau. Liebesbankweg, ja. Warst du da? Bist du lang gegangen? Und dann? Ja, da bin ich auch lang gegangen. Da war ja der Bär los, ey. Ja, hallo bei dem Wetter. Und dann bist du ja wahrscheinlich von der Schalke runter da, irgendwas mit Loch, ne? Irgendwie so komische Löcher gibt's da, ne? Ja, genau. Irgendwas mit Loch war auch noch. Ja. So, und was gibt's da Besonderes an diesem oder auf dem Weg zu diesem Berg, dass man nur die Wandernadel, dass man die hat, oder ist da irgendwie das Ziel? Genau. Also ich bin damals von Hahnklee gegangen. Hahnklee ist ja eigentlich berühmt mit seiner, da kann mir Markus wahrscheinlich sogar besser helfen. Wie heißt die Kirche? Die haben da so eine komische, Holzstabkirche. Genau, die haben eine Holzstabkirche in Hahnklee. Dann geht man über den Liebesbankenweg. Wie beschreibt man diesen? Das ist so ein kleiner Wanderweg durch den Harz mit Holzschnitzfiguren und so. Ja, da gibt es eine Stempelstelle und von da aus bin ich dann, das ist ja eigentlich ein Rundweg, dieser Liebesbankenweg. Von da aus bin ich dann halt so wie du wahrscheinlich auf Schalke hochgelaufen und dann irgendwas mit Löcher, ja. Das weiß ich noch. Nein, ich habe mal einen anderen Weg genommen. Was andere schon vorher gelaufen haben, das ist ja uninteressant. Ja, der Harz immer eine Reise wert. Gibt es bei euch auch sowas wie Stempelstellen da in Bayern, Klaus? Oh, da fragst du jetzt aber genau den richtigen. Ich weiß, wir haben hier den Jakobsweg, der hier bei uns hier in Bad Tölz vorbei läuft. Da kannst du halt dann an der Kirche dir so ein Stempelchen abholen für deinen Pilgerpass, wenn du sowas machst. Ne? Da gibt es ja hier den. Das ist ja seit dem Harpe Kerkeling ist das ja richtig bekannt geworden eigentlich, ne? Diesen Weg nach na, hier irgendwo in Spanien. Santiago dieses, de Compostela. Genau, irgendwas mit Kompost war das, genau. So mit alter Erde. Richtig. Ja, und da liegen wir irgendwie mit drauf hier im Raum München. Aber so Wandernadeln und so wüsste ich nicht, bin ich aber auch überhaupt nicht drin in dem Thema. Also das ist ja, bin ja jetzt nicht so der große Wanderer unter der Sonne. Dieser Jakobsweg, wo startet der und wo endet der? Boah, das, also, da bin ich mir ganz sicher, das weiß Wikipedia ganz genau. Ich weiß es nicht. Ja gut, das Ende hat ja der Markus gerade schon hier preisgegeben. Ich weiß nicht, ob es einen offiziellen, ja, irgendeinen Startpunkt wird es auch geben oder es ist halt ein Rundweg am Ende. Dann kannst du dich dein ganzes Leben mit beschäftigen, dann, ne? Kannst du immer schön im Kreis laufen. Wie bei der Formel 1 oder so. Ich habe keine Ahnung. Ne. Keine Ahnung. Ja, Habeck Erkling, ist er denn komplett gelaufen? Dem Buch zufolge nicht ganz komplett. Er sagt ja ganz ehrlich, dass er hier und da mal einen Bus oder ein Taxi oder irgendeine Mitfahrgelegenheit auch genommen hat. Ja. Okay. Aber der ist ja auch so relativ Kaltstart, ne? Der hat ja nicht jetzt irgendwie trainiert vor oder irgendwas. Der ist ja quasi aus seinem Entertainer- und Fernsehmedienleben von jetzt auf gleich Rucksack gekauft und losgelaufen. Das ist eigentlich überhaupt ein Wunder, sag ich mal. Da finde ich, dass der da lebend angekommen ist in irgendeiner Form. Ja. Ist nicht für mich, also so ein Jakobsweg zu latschen. Ich wandere zwar gerne, aber irgendwann ist auch Feierabend. Aber Jakobsweg, das sind ja so ein paar Meter mehr. Ja, nee, wär für mich auch nichts. Also das, nee, das brauche ich nicht. Also, aber das Buch finde ich gut und ich habe das als Hörbuch gehabt damals und das hat der Kerkeling selber vorgelesen. Also wer das noch nicht kennt, das würde ich mal hier heute mal so als Hörempfehlung mal durchtigern wollen. Das kann man sehr gut anhören. Das ist sehr, sehr unterhaltsam und sehr schön gemacht. Ja, wir verlinken das einfach mal. Als Hörbuch gibt es das auch? Ja, ich habe es als Hörbuch gehabt, also wird es irgendwo geben. Gibt es bestimmt bei Audible. Komm her. Den, er kann ihn nicht lassen. No. Den Job mache ich mir. Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf den Jakobsweg. Ihr kriegt natürlich exklusiv heute hier vom Raucherbalkon natürlich auch den Link direkt in den Shownotes von Audible, der Lieferant für die schönsten Hörbücher. Bitteschön. Gut gebrüllt, Löwe. Ja, das ist nämlich so eine spontane Aufnahme heute Abend, weil ich mich einfach seit gestern so tierisch mit dem Klaus aufgeregt habe. Wir waren echt angepinkelt und haben gesagt, so, und heute jetzt nehmen wir einfach was auf. Ich werde das Ding morgen schneiden, ich werde das durch auch Phonic jagen und ich werde dann das Ding in die Dropbox laden, gucken, wo es dann hochgeladen wird. Klaus verdonnert dazu, dass er die Shownotes schreibt. Die Links hat er ja alle da unten. Sehr gut, ja, dann muss ich. Aber schreibt die Shownotes, aber nicht nur die Links, weil das sieht immer doof aus, ne, weißt du? Ja, eine Aufnahme ist immer das Beste. Namen. Hey. Namen. Das ist schön, dass der Girard ist. Der kann mich mal ablösen. Ich muss nämlich gerade mal kurz weg. So, Girard war gestern warst du Dart spielen, ne? Oder? Ja, hatte ich mein Hobbyliga-Dartspiel, ja. Das haben wir so einmal im Monat. Genau, das habe ich gestern vergessen zu fragen. Das kann ich aber jetzt mal machen. Das interessiert die Leute vielleicht auch. Also, wenn du sagst Hobbyliga, das heißt, du bist in zwei Ligen irgendwie gemeldet und dann gibt es einmal ernst und einmal nur lustig oder wie muss man sich das vorstellen? So im Endeffekt kann man das sehen, ja. Unsere Hauptliga ist der DSAB, also der Deutsche Sportautomatenbund. Da sind wir mit unserer Grenzlandliga angesiedelt. Und das ist halt, da drehen sich um Plätze, je höher ich komme, kriege ich halt mehr Geld. Ne, am Ende der Saison ähnlich wie beim Fußball, sage ich mal. Und die Hobbyliga ist vor 20 Jahren daraus entstanden, zu sagen, hör, wir spielen hier wirklich nur aus Spaß. Hier drehen sich nicht um Punkte oder Ranglisten oder sonst irgendwas. Einfach nur, du kriegst einen Pokal im Endeffekt am Ende der Saison und dann war es das. Du hast halt diese Reibereien dazwischen. Wenn es um Geld geht, hast du halt Reibereien dazwischen. Ne? Und das ist öfters so. Du willst unbedingt einen Platz höher, weil das können aber eben schnell 200-300 Euro mehr oder weniger rausmachen. Dementsprechend strengt sich natürlich auch mehr an und das kann auch sehr schnell den Spaß verderben an der ganzen Sache. So, das heißt aber auch im Klartext, wenn es Ligen gibt, dann gibt es auch einen deutschen Meister wahrscheinlich oder irgendwas beim Darten oder muss ich mir das so vorstellen? Ja, gibt's auch. Es gibt mehrere Meisterschaften. Es gibt das Ganze ja noch im E-Dart und im Stil-Dart. Also ich spiele nur E-Dart, dieses elektronische halt, wo der Automat rechnet, weil die Deutschen ja zu blöd sind dafür. Aussage von Holländern, und sie haben meistens recht. In Holland kennen die gar kein E-Dart so großartig. Das ist da sogar schon Schulfach, das Daten. Und je früher ich damit anfange mit dem Rechnen, umso leichter habe ich später. Ich schau mal, guck. Ja. Und wer ist jetzt deutscher Meister gerade? Fangen wir mit dem E-Daten an. Wer ist deutscher Meister im E-Daten, Stand heute? Stand heute, ja, wenn ich das mal wüsste. So sehr bin ich in der Materie auch nicht drin. Ja, das war ja auch mehr eine Zuhörerfrage, weil wir dann nämlich gerne Zuschriften hätten, wer das rausfinden kann. Wer ist deutscher E-Dart-Meister? Ich kann dir sagen, wer der Weltmeister ist. Ja. Nicht der Deutsche. Das war ja jetzt gerade erst in dem Fernsehen drin, oder? Ja, das sind ja mehrere, die man, was jetzt vor kurzem im Fernsehen lief. Das ist halt eine andere Turnierart. Die haben ja über zig Turniers, worüber die dann ihre Punkte sammeln, wie weit die kommen. Bei dieser Weltmeisterschaft läuft das ja anders. Du musst ja keine, du musst nicht Punkte sammeln, sondern es geht über diese Geldrangliste, die ich im Jahr erspielt habe. Und je mehr Geld ich erspielt habe, umso höher komme ich halt in diese Liste. Und die ersten 16 sind dann gesetzt. Und alles, was drunter kommt, muss halt in Qualifikationsturniere gehen. Und ja, da sind die Deutschen halt. Ja, wenn sie die erste Runde von der Weltmeisterschaft überstehen, dann haben wir schon Glück gehabt. Okay, und Weltmeisterschaft kann ich mir angucken. Wo, wenn sich da jemand interessiert? Wird das im Fernsehen, Fernsehen für Normalsterbliche übertragen oder brauche ich da direkt wieder so ein Bezahlding da, wenn mich das interessiert und ich das anschauen will? Nein, mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Also es wird von, was wir jetzt hier in der Dart-Szene merken, es wird von Jahr zu Jahr mehr, was ich im Free-TV gucken kann. Läuft sich auf Sport 1. Wie hieß der früher? DSF? Ja. Da läuft es mittlerweile. Also zumindest die Weltmeisterschaft, die wird fast komplett übertragen immer abends, so ab 20, 21 Uhr. Oh ja. Ja gut. Das ist geht schon. Klar, du kannst natürlich über Bezahlsender gehen. Diese PDC, also die Professional Dart League, die bietet auch so einen Bezahlservice an, so einen Streamingdienst, dann kannst du dir aber auch nur im Internet halt angucken. Und ob ich dafür extra bezahlen muss, um mir dann die Spiele nochmal extra anzugucken, weiß ich auch nicht. Machen wahrscheinlich schon einige. Wenn man halt noch den Faktor hat, wie ich habe ja Sky und damit habe ich auch Sport 1 Plus. Und dieses Sport 1 Plus, das geht normalerweise immer eine Stunde früher auf Sendung live, wie halt Sport 1, weil Sport 1 hat halt das Problem, die machen ihr Geld mit Handball, Basketball, ja, und die Damen, die um Mitternacht da rumhüpfen, leicht bekleidet, damit machen die ja Geld. Und deswegen wird Dart immer ziemlich oft hinten rangeschoben, was mich natürlich aufregt, weil die dann auch einfach mitten in einem spannenden Match, wenn die das Ding zu Ende zeigen würden, nee, dann schupp, schalten die zwischendurch ab und das nervt natürlich. Aber klar, die haben halt auch Verträge, die sie erfüllen müssen mit ihren Sendungen, wo halt mehr Zuschauer zugucken. Ne? Aber es wird von Jahr zu Jahr mehr. Na gut, das ist ja. Ja, vielleicht haben die Bezahlsender dann die besseren Zeitlupen oder irgendwas. Das wissen wir ja nicht. Das können wir ja nicht beurteilen von hier aus. Ja, es gibt leider keine. Ich reg mich da schon seit Jahren drüber auf, weil in England ist es ja halt Sky Sports, der das überträgt. Und ich ärgere mich immer, dass es nicht einen Sender gibt, dass ich den auch hier empfangen kann. Ich würde ja auch gern, dann weiß ich nicht, meine 5 € im Monat dafür bezahlen, also wenn ich dann für alles Daten gucken könnte. Wenn man Dart verrückt ist, würde ich das auch noch machen. Aber es gibt leider die Möglichkeit nicht. Und der Streaming-Dienst. Kriegst du das nicht über einen Satelliten? Nee, keine Chance. Du kriegst diese englischen Sender nicht rein hier. Ich habe ja damit gehofft, dadurch, dass ich ja diesen Bezahlsender Sky schon habe, dass ich da eventuell irgendwie drauf zugreifen könnte. Aber nee, auch nicht. Es gibt keine Möglichkeit, außer du benutzt halt von der PDC den Livestream, den die immer anbieten. Aber das ist dann auch Bezahlinhalt. Und ich habe hier keine Lust, mich hier am Rechner zu setzen und mir das Dart anzugucken. Das mache ich dann gemütlich auf der Couch oder abends im Bett, weil die Spieler doch mal ziemlich spät sind. Ja, bin ganz ehrlich, also für so eine langweilige Sportart, also ich meine, das ist dein Sport, aber das will ich niemals Geld bezahlen. Ich meine, dass man für Fußball und für Formel 1 Geld bezahlt, okay, aber Daten? Nee. Nee, weil ich kein Geld für bezahlen. Nein, um das zu gucken, weiß ich jetzt nicht. Ne? Vielleicht mal hier und da ein paar Spiele. Mich kotzt halt an, wenn ich es nicht ganz gucken kann wie ein Fußballspiel. Aber dann muss ich halt leben. Wenn ich es gucken will, ich war schon ein paar Mal in Düsseldorf, spielen die immer die europäische Meisterschaft aus. Jetzt ist sie, glaube ich, mittlerweile in Mülheim an der Ruhr angelangt. Da kostet aber so eine Karte auch 40 €, ne? So ein Ganztagesticket. Aber da siehst du halt die Creme de la Creme im Endeffekt, haut nah dran. Aber klar, da muss man mögen. Ansonsten, wenn ich kein Fußball mag, bezahle ich auch keine Fußballkarte. Das Wollte ich gerade sagen, wenn man so wie Gerard da so richtig drinsteckt in dem Thema und selber spielt, sieht man das auch mit ganz anderen Augen. Ach, das ist halt mein Haupthobby. Ich mache es jetzt beruflich, wollte ich gerade sagen, schön wär's. Jetzt seit knapp 15 Jahren, also. Apropos gucken, also für die Leute, die sich auch mal bei uns auf dem Raucherbalkon einfinden, da ist ja jeden Abend irgendwer, wir haben ein neues Spielzeug gefunden. Wir nutzen mittlerweile auch, wenn es denn die Bandbreite hergibt und der Akku vom Handy auch hergibt, nutzen wir neuerdings das Google Hangout und wir haben festgestellt, das klappt wirklich super. Das heißt, wir sprechen hier über Teamspeak, so wie wir gerade hier die Aufnahme machen. Und sehen uns dann im Google Hangout. Das Einzige, was man im Google Hangout machen muss, ist, dass man da das Mikrofon ausstellt, sonst hört man das irgendwie alles doppelt und das ist nicht schön. Aber zumindest hat man dann auch mal ein Bild zu seinen Leuten, mit denen man hier spricht. Also viele Leute kennen sich ja überhaupt nicht. Ich meine, okay, ich kenne Gerard, ich kenne Markus, ich kenne Björn. Klaus wusste ich gar nicht, wie wunderschön er aussieht. Den habe ich nun in seinem Labor schon ein paar Mal gesehen. Ich muss ja irgendwas. Ich muss ja irgendwas sagen. Du nee, geiles aber, Stück Genmaterial. DNA. DNA-Material, genau. Ja. Ich hoffe, Gerard findet das Stück, wo er das gesagt hat. Das finde ich noch, ja. Ja, also wenn ihr mal Lust habt, kommt auf den Raucherbalkon und wenn er dann einfach mal sagt, ihr möchtet auch einfach mal die ganzen Gesichter zu den ganzen Leuten hier kennenlernen. 10 Leute sind, glaube ich, momentan möglich, oder? War das nicht so? 10? Ja, 10 sind möglich und man kann sich ja abwechseln zwischendurch. Ne? Also wenn für den einen gerade genug ist mit anschauen, kann er ja ein Päuschen machen. Also wenn irgendeiner besonders hässlich ist, dann kann der auch wieder rausgehen. Ja. Nee, das einfach mal, also fände ich auch, also ich freue mich auch, muss ganz ehrlich sagen, für mich auch so richtig ein Stück näher gerückt, der Balkon mit dieser Aktion, dass man die Leute auch mal sieht, mit denen man spricht. Definitiv, also gute Geschichte. Sollten wir öfter machen. Ja, und es haben nicht die Schweizer gemacht, wir haben es gemacht. Ja, super. Ich weiß gar nicht, ich gucke mal gar nicht, haben wir eigentlich mal Kommentare bekommen zum Raucherbalkon? Eher wenig, ne? Das hält sich eher in Grenzen. Also wir haben auf jeden Fall die ein oder andere wohlwollende Besprechung in anderen Podcasts bekommen, wo der Raucherbalkon immer mal wieder Thema ist. Einfach so oft auch nur in dem Nebensatz, ja, das habe ich auch im Raucherbalkon gehört oder ich war am Raucherbalkon und habe das und das und das. Und ja, ansonsten schauen wir mal. Ja, ich würde noch ans Herz legen, die nächste Folge, die von der Pod-Union kommt, da solltet ihr mal reinhören. Ich wollte es gerade so ganz leise sagen, so, ja, Achtung, ja. Spoiler. Jetzt kommt ein Spoiler, ja. Ja, mehr sage ich nicht. www.podunion.com. Genau. Hört rein in die aktuelle Folge, wenn sie denn erscheint irgendwann mal. Es müsste dann die 32, glaube ich, sein. Ja, ich glaube, die kommt relativ flück, weil der Bob schneidet die zusammen und der ist eigentlich fleißig. Ich glaube, ja. Da ist auch der Raucherbalkon vertreten. Ich glaube auch, ja. Aber mehr verraten wir jetzt nicht an der Stelle und hört es euch seit an. Ja, ich muss dazu sagen, also ich war das erste Mal live in einem Podcast, also als Hörer live dabei. Ich bin überhaupt kein Live-Hörer. Ich höre mir immer die Konserven, weil ich einfach, ich kann mich nicht 2 Stunden hinsetzen und kann mir was irgendwas anhören. Also entweder, wenn ich hier vorm Rechner sitze, wenn ich nicht was mit der Familie zu tun habe, ich muss hier sitzen und ich muss mit irgendwen quatschen. Deswegen renne ich dann immer schon Teamspeak, gucke, ist irgendwer da, egal, irgendwie muss ich quatschen. Und wenn ich nicht Gast bin, jetzt bei der Pod-Union oder sonst irgendwas, da kann ich nur hören. Aber da ich wusste, dass ein sehr, sehr bekannter Podcaster dort zu Gast war und auch der Raucherbalkon besprochen wird, habe ich einfach gedacht, Mensch, wenn Klaus schon mal da zu Gast ist, dann hörst du da mal rein. Oh, huch. Oh, hoppala. Da musst du so eine Kuckucksuhr drüberlegen, bitte. Dann. Das ist, hat sich durchgesetzt, anstatt zu piepen. Ja. Ja, der Rützler hat doch immer eine Kuckucksuhr, ne? Mit einer Pod-Union. Der podcastet immer und die kommt dann immer raus während der Sendung. Ne? Ja, der hat aber eine, das ist auch ein, er hat eine Kuh. Eine Kuckuckuhr. Also die macht mal Mu, ne? Genau, da guckt die Kuh aus der Uhr und macht dann, ja, okay, schönes Wortspiel. Ja, hört einfach rein. Pott Union, das Magazin, immer sehr hörenswert. Denke ich auch. Ja, haben wir noch Podcast-Empfehlungen, jetzt, wenn wir schon mal bei Pott Union sind? Also, keine Ahnung, Klaus und ich, wir können ja immer ohne. Aber, also, ja, Klaus ist jetzt absoluter Fan von Sanft und Sorgfältig geworden, ne? Du hast ja mal gesagt. Das ist durchaus richtig, das muss ich wirklich sagen. Ja, weil das so eine Radio-Post-Produktion, also ist aber die, also der Olli und Jan, die haben mich richtig umgehauen. Und vor allem muss ich ehrlich sagen, dass ich den Olli Schulz als Musiker eigentlich nie so wahrgenommen gehabt habe bis jetzt. Und ja, da habe ich mir ein bisschen schlau gemacht auf YouTube und jetzt kommt hier die Raucherbalkon-Beichte. Ich habe mir seine neue CD bestellt. Also eine richtige CD. Nichts Download, kein nix, sondern ich bin ein alter Sack. Ich kaufe ja immer noch was ich anfassen kann. Tja, hört da mal rein. Sanft und Sorgfältig ist. Ja, eigentlich ist es eine Aufzeichnung einer Radiosendung ohne Musik. Also immer, wenn die Musik eingespielt wird, das darf aus GEMA-technischen Gründen, glaube ich, nicht gesendet werden. Ja, aber ansonsten, ja, ist es so, als wenn die beiden irgendwie zusammen am Tisch sitzen und irgendwie einfach nur, die reden einfach nur dummes Zeug. So wie wir das auch manchmal machen. Und das ist echt super. Also, weiß ich nicht, Hamsterpizza und was es eigentlich schon alles gab, ne? Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr kurzweilig. Also das ist, die haben immer so um die, ich schaue gerade mal, Stunde 13 habe ich hier, Stunde 12, Stunde 10 rum, wo die Podcasts dann sind. Das ist dann aber ohne Musik. Also das ist reine Sprechzeit. Ja. Und also ich finde, das kann man sehr gut anhören. Also das ist unterhaltsam und ja, es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber das ist auch was, wo du jetzt nicht jetzt großartig krumm denken musst oder irgendwas, sondern einfach mal so reinlaufen lassen in die Ohren und Spaß haben. Das, also ich mag das sehr, sehr gerne im Moment. Das war das Stichwort, einfach mal reinlaufen lassen. Prost. Genau, also Prost zusammen. Gérard hört ja auch sehr viele Podcasts. Gérard, hast du momentan eine Podcast-Empfehlung oder gibt es eine Podcast-Folge, die du gerne empfehlen möchtest? Ich höre mittlerweile so viel und ich bin noch in dieser Wulst drin, ich finde sie momentan noch alle gut. Das ist, ich glaube, ich bin noch in der Findungsphase, was ich wirklich am liebsten höre. Außer halt sanft und sorgfältig. Ja, pass auf, dann machst du Folgendes. Dann schmeiß jetzt mal dein Podcatcher deiner Wahl an und dann sagst du uns mal, welche Folge aktuell läuft. Das ist cool, ja. Ja. Die Hörspitz. Kannst du ruhig laut sagen, das ist auch okay. Ja, das ist halt die Hörspitzen von dem Hatti. Die höre ich mir gerade an. Ja, das hat die heute Schwein gehabt. Ah ja, und die Wochennotizen nicht zu vergessen. Die Wochennotiz, ja, genau. Das finde ich eigentlich immer so. Ja, so mein Highlight. Wobei ich dann sagen muss: Nein, eigentlich mein absoluter Liebling ist die Esel und Teddy Show. Ich finde die zwei einfach super zusammen im Zusammenspiel irgendwie. Ja, siehst du mal. Das finde ich jetzt eigentlich eine interessante Frage. Das würde ich gerne durchspielen hier mit allen Beteiligten eben noch schnell. Also bei mir ist klar, das haben wir eben schon festgestellt, bei mir ist zurzeit, wenn ich jetzt drauf gucke, ist sanft und sorgfältig. Und zwar ist das die Folge die Küchensendung, wo ich normal bin gerade. So, jetzt fragen wir mal, Hatti, was hast du denn, wenn du auf dein Dinges da drauf guckst? Ich habe heute gerade aktuell... Oh Mann, das ist ja echt super Self-Plugging. Ich habe die aktuelle Folge von Enzyklia gehört und da ist der Gérard gerade zu Gast. Schau mal, einer guckt. Das habe ich wirklich vorhin gerade. Ich glaube, ich habe noch 10 Minuten zu hören. Ja, das ist doch cool. Björn, bist du da ansprechbar? Ja, nur ich habe momentan noch 35 Folgen auf meinem Podcatcher liegen, die noch gehört werden wollen. Ja, ist okay. Wenn du jetzt Play drücken würdest, was wird laufen? Müsste ich eins auswählen. Also das geht nicht so der Reihe nach bei meinem. Ah, okay, du hast keine Wiedergabeliste. Nee, also ich habe zwar einmal hier eine Liste, alles was neu dazugekommen ist. Und da habe ich zum Beispiel noch drin hier Märchen von übermorgen. Da geht es um die Klassikerserie Raumpatrouille Orion. Ist auch ganz nett, wo sie die ganzen Folgen mal so ein bisschen auseinandernehmen. Dann habe ich noch vieles vom Anerzähler, die ich noch nachhören muss. Die Landfunk habe ich noch eine Folge, die letzte, die ich noch nicht gehört habe. Also es hat sich so ein bisschen was angesammelt bei mir. Oh Gott, ich komme gar nicht nach. Anerzähler-Podcast. Nord-Süd-Gefälle habe ich noch, die von Mitte März. Oh. Oh, ja, okay. Obwohl Mitte März ist ja jetzt... Das ist ja die aktuelle. Die haben die, die, ja, ja, die haben am 15. Nicht, noch nicht gehört. Da hast du ja noch nicht viel verpasst. Nee. Ja, ja, prima. Das ist noch einiges zum Nachhören. Ja. Naja, aber ich fange nächste Woche jetzt ab morgen auch wieder mit Arbeiten. Urlaub ist vorbei und dann kann ich unterwegs immer noch schon ein bisschen was hören. Da geht immer ein bisschen mehr, ne? Es geht mir auch so, wenn ich auf der Arbeit bin, kann ich eher noch hören, als wenn ich daheim bin. Ja, während der Arbeit nicht, aber so während der Fahrt dann. Ja, auf dem Weg dahin, der Ruhe. Ja, ich meine, ich kann auch auf der Arbeit selber hören ab und zu, wenn ich jetzt gerade nicht mit irgendwem was schwatzen muss oder so, sondern nur für mich bin. Ja. Ah, das ist aber prima. Ich glaube. Kann irgendeiner mich mal total loben, wie schnell ich hier die ganzen Links in den oh, Chat schreibe? Oh ja, das stimmt. Das ist perfekt heute. Das also Hatti. Du bist schon ein geiles Stück DNA. Ja, der schnellste Linkschreiber jenseits der Oder. Oh Gott, so, was hat ein Nord-Süd-Gefälle? Dann haben ich sie alle. Was habe ich denn jetzt? Hörspitzen, Wochennotiz, Esel und Teddy-Podcast, Enzyklia, ja. Märchen von übermorgen, Kulturpessimisten anerzählt. Kulturpessimisten. Oh, die Landfunker und der Herr Scharsan und Frau Hörmupfel mit dem Nord-Süd-Gefälle. Genau, da haben wir sie alle zusammen. Ja, prima. Oh, ich glaube, das wäre eine schöne Rubrik, oder, Hatti? Das können wir, glaube ich, öfter mal machen hier auf dem Balkon. Mal. Ja, irgendwen, egal wer hier gerade reinkommt, ja. Was hast du gerade in deinem... Wir können ja mal ganz da oben bei den Nerds reinhauen. Was habt ihr gerade in eurem Catcher stehen? Ja, so den aktuellen Stand vom Podcatcher mal abfragen, was gerade läuft. Das ist vielleicht ein einfacher Weg, neue Sachen kennenzulernen. Ja, gefällt mir gut. Machen wir so. Ja, zu Märchen von übermorgen sagt mir gar nichts. Also ich bin ja erstaunt, Björn. Was ja, ist ich habe den durch mir Zufall entdeckt, als ich so ein bisschen was recherchiert habe zu der Serie. Und ja, dann bin ich über diesen Podcast gestolpert. Und ja, es ist jetzt die vierte Folge. Und die, ja gut, es ist im Prinzip ein Podcast mit einem absehbaren Ende. Ne? Wenn alle Folgen durchgesprochen werden, wird es da zu diesem Thema nicht weitergehen. Aber es ist mal ganz interessant, vor allem wenn man die Serie kennt und dann gucken sie mal so durch und dann, ja, was war da aufnahmetechnisch hier und was haben sie da eingesetzt und so weiter. Ist schon ganz, ganz interessant. Ja, wo wir schon bei alten Serien sind, was hast du, Raumschiff Orion oder genau, Raumpatrouille? Raumpatrouille Orion. Okay. Ja, ich glaube, ich habe in einer der letzten Raucherbalkon-Folgen gesagt, dass mich die alte Serie So weit die Füße tragen interessiert. Und ja, mittlerweile hat man mir die DVDs zugespielt. Ich sage an der entsprechenden Person, wo ich weiß, dass sie diesen Podcast hört, vielen Dank für diese DVDs. Ich freue mich und werde sie gucken. Vielen Dank. Ja, stimmt. Das war ja auch ein Feedback eigentlich auf die letzte Folge. Das ist ja, genau. Und ich habe die DVDs bekommen. Das ist schön. Ja. Können wir noch überlegen. Wir können dann bei Gelegenheit ja auch mal abfragen, was guckst du aktuell in deinem Streaming-Dienst deiner Wahl? Oh ja, das nehmen wir jetzt gleich mit rein. Gleich machen? Okay. Das nehmen wir gleich mit rein. Also, ich bin nach Amazon Prime, bin ich ja relativ schnell nach Netflix umgeschwenkt, aber Amazon Prime stockt gerade richtig auf und geht nach vorne. Ich habe einen Film geguckt, meinen ersten Film im Streamingdienst, der nennt sich You Are Next. Es geht darum, dass eine zerstrittene Familie sich wieder so ein bisschen finden möchte, sich auf so einem alten Landsitz wieder treffen und dann so nach und nach ums Leben kommen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, zum Spoilern. Also als Film You Are Next, wir verlinken euch das mal auf Amazon Prime momentan. Und absolut geil, gerade eine Amazon Prime Serie Mad Dogs. Bin ich gerade irgendwie, es war der zweiten oder dritten Folge, aber Amazon Prime Mad Dogs kann ich nur super empfehlen. Klaus, was guckst du denn außer Kloschüsselfrauen? Nee, die Kloschüsselfrauen habe ich durch. Ja, nee, ich habe... Das ist natürlich jetzt ein bisschen lame, aber auf Netflix gibt es gerade die 9. Staffel von Doctor Who. Die ist seit gestern oder vorgestern, haben sie die hochgejagt und da habe ich natürlich alles andere rechts und links liegen lassen jetzt erstmal. Und die schaue ich mir dann zunächst mal an. Und danach weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Also Dr. House hatte ich jetzt mal angefangen. Das ist aber auch mehr so was für ab und an mal. Und so richtig die coole Serie habe ich jetzt gerade nicht. Ich meine, also ich mag halt Dr. Who, muss man mögen. Wenn nicht, dann ist das halt auch nichts. Aber ja, das schaue ich halt gern. Und da bin ich gerade dabei. Da habe ich mal eine kurze Frage. Wann schaut ihr das alle? Ich sehe euch doch jeden Abend hier auf dem Balkon. Also heute Morgen habe ich anderthalb Stunden Mad Dogs geguckt. Ich bin um 7:30 wach geworden und habe dann irgendwie bis 10 erstmal meinen Kaffee geholt. Mad Dogs, so gut, das geht. Alles gut. So, habe ich auch. Ich habe heute früh habe ich auch ein bisschen Doctor Who geguckt, bevor hier der Familienwahnsinn losgegangen ist. Ja, ich darf dann sonntags morgens den neuen Disney Channel Prinzessin gucken. Ja gut. Hast du denn keinen Streamingdienst? Guckst du da nicht irgendwas? Ich hatte mir Amazon Prime gemacht, ja, aber ganz ehrlich, ich komme einfach nicht zum Gucken. Ich glaube, das einzigste Mal, dass ich Amazon Prime benutzt habe, ist für den Film, wie heißt der nochmal hier? Lass es mal den Papa machen mit dem Stromberg. Ich glaube, das ist der einzige Film, den ich mir mal da, um das auszuprobieren. Ich komme einfach nicht dazu. Ich weiß es nicht. Okay. Björn, guckst du irgendwelche Filme? Ganz wenig. Also ich habe keinen Streamingdienst oder sowas am Laufen, gar nichts. Also wenn mal bei mir der Fernseher läuft, dann läuft da so wie sowas wie NTV, N24. Wie heißt der andere Sender hier? Welt der Wunder TV. Also solche Sachen, das ist dann eher so mein Gebiet. Naja, dann haben wir ja so ein bisschen was. Ach, Dr. Who muss ich noch. Oh, Mann. Wobei Dr. House zum Beispiel ich auch immer sehr gern geguckt habe. Ja, ist cool. Es gab da mal eine Folge. Da hat er irgendwas auf dem Klavier gespielt und diesen Titel habe ich Ewigkeiten gesucht und nie gefunden. Wo läuft? Soll es ja auch geben. Weiß denn einer, wo The Blacklist läuft? Der Netflix. Netflix. Da muss ich mir doch mit Netflix anschauen. Verdammte Hacke. Ja gut. Also das ist wirklich mittlerweile meine absolute Lieblingsserie. Aber ich verpasse da zu viel im freien TV von. Ja, Gerard, der erste Monat ist umsonst. Das heißt, ja, Account klicken und aber dann klicken, wenn du weißt, dass du Zeit hast und dann haust du das Zeug eben rein. Ja, ich habe jetzt gelernt, da gibt's irgendeinen Fachausdruck jetzt sogar für, wenn man eine Serie am Stück auf irgendeinem Streamingdienst guckt, aber ich kann mir das nicht merken, wie das heißt. Das wissen die Jungs von der Freistunde, die erzählen das öfter, wie das heißt. Ich weiß, wir hatten mal eine Zeit lang, Watch Ever hatten wir mal eine Zeit lang, aber das hat so stark abgenommen damals. Das hat er gesagt, nee, komm, weg damit, was soll ich denn da 10 Euro im Monat bezahlen? Und da läuft doch nicht mal da, was ich sehen will. Meinst du Binge-Watching oder Binge-Watching? Ja, genau, irgend sowas. Binge-Watching, das ist, wenn du eine fast komplett durchguckst in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum oder so. Genau. Ja, das, ich habe sowas mit Essen ab und zu, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, Klaus, wir sind einig, ich schneide diesmal. Du hast da die ganzen Links da unten drin. Du kannst dich dann um die Shownotes kümmern. Ja, ist kein Problem. Die kann ich ja ab jetzt kann ich die ja direkt auf das WordPress draufballern. Da störe ich ja. Ja, aber keine Arbeit mit. Nee, aber mach das gescheit. Aber schreib ein Wort und nicht in die Links. ich schreibe Wort 1, Wort 2, Wort 3 und mach die Links dahinter. So. Ne? Ja, ich schneide die Folge dann morgen. Oh. Gut. Naja, ja, ich finde, also ich finde, das macht wieder Spaß, hier heute Abend aufzunehmen. Und vor allen Dingen ist es auch wieder spontan irgendwie. Und die spontanen Aufnahmen sind immer die schönsten, finde ich. Meist schon, ja. Das stimmt. Ja. Wobei du ja gestern gesagt hast oder so, du hättest immer ganz gerne ein Thema. Ich hätte gerne auch mal ein Thema, ja. Auch das, aber das können wir dann mal besprechen. Vielleicht können wir mal die Hörer dazu animieren, mal in die Kommentare zu schreiben, worüber die Leute vom Raucherbalkon, ich will jetzt nicht extra sagen wir, aber worüber die Leute vom Raucherbalkon mal podcasten sollen. Daran kann jeder teilnehmen. Guckt auf die Seite podwg.de, da ist beschrieben, wie ihr den Teamspeak installiert, da findet ihr dann voll den Raum Raucherbalkon, da ist dann halt immer irgendjemand, das kann man immer wieder sagen. Und wenn er sagt, ich habe einfach mal Bock über SAP zu reden. Yeah, super. Oder BVB. Oder BVB, ja. Oder keine Ahnung, unterm Dirndl wird gejodelt. Wir haben ja das schon mal auf Twitter schon mal versucht, so eine Umfrage. Da kam als erstes Filme und da habe ich dann gesagt, also über Filme haben wir jetzt wirklich, glaube ich, in fast jeder Folge geredet. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, als Hauptthema. Aber ja, fände ich auch super. So ein bisschen, ja, haut's mal in die Tasten. So ein paar Zeilen kann man ruhig mal schreiben, hier so an den Raucherbalkon. Oder ihr kommt's einfach vorbei. Wir nehmen da jetzt nicht jeden Abend auf. Da kommt da einfach mal vorbei und ja, schickt uns quasi den Vorschlag hier fernmündlich direkt. Also wer es nicht richtig verstanden hat, Klaus meinte, wir nehmen nicht jeden eine Folge auf. Klaus wollte nicht sagen, wir nehmen nicht jeden auf. Auf Gottes Willen. Ich hab den Wortansatz gehört. Oh, was redet er jetzt? Wir nehmen nicht jeden auf. Nein, hat er gesagt. Ja, aber nein. Also kommt. Wer Bock hat. Genau. Alles super cool. Wir freuen uns. Und ja, wir haben seit heute Morgen auch die Möglichkeit, dass jeder Gast auch hier einen sogenannten Sub-Channel sich klicken kann. Ihr geht auf den Raucherbalkon mit der, ich mach das mal, rechte Maustaste und könnt dann einen sogenannten Sub-Channel erstellen. Und dann könnt ihr da einfach reingehen und könnt da einfach irgendwie Leute reinholen oder sagen, kommt da rein. Wenn er sagt, auf dem Raucherbalkon sind jetzt irgendwie Leute, da habe ich keinen Bock drauf oder so. Oder ihr möchtet einfach privat quatschen, könnt das Ding noch ein Passwort vergeben. Weil auf dem Raucherbalkon selber wird jetzt nicht mehr aufgenommen. Es muss immer ein Sub-Channel erstellt werden, wo man aufnimmt, um einfach die Gäste, die auf dem Raucherbalkon sind, einfach, ja, ich sage mal, in ihrem Gesprächsfluss nicht zu stören. Ja, aber Hatti Hasilein, das kann ja auch ganz schön sein, wenn man im Separé ist, gell, oder? Ganz genau. Wir begrüßen noch den Lucky Joe, der gerade in den Chat gekommen ist. Kann der Lucky Joe sprechen? Nö. Er könnte, will aber nicht. Er könnte und er muss auch nicht. Er muss auch nicht. Trotzdem, herzliches Willkommen. Wir sind also auch so weit durch, glaube ich, für heute, oder? Was ja. Meinst du, oder? Haben wir noch was? Haben wir noch Themen? Nein, haben wir nicht mehr. Ich sage dann einfach mal, für mich ist heute Abend zumindest nicht Schluss auf dem Raucherbalkon, aber für die Aufnahme. Tschüss. Servus zusammen. Servus.